mich auf den Weg gemacht, auf eine Reise. Vier Wände so vertraut und doch so verbaut auf eine Weise. Wer raus aus alten Bahnen kann es nur erahnen, das hat seinen Preis. Will ich die Freiheit sehen, muss ich aufstehen und gehen, ist alles, was ich weiß. Und ich packte den Koffer mit schwerem Kopf und nahm den Morgenzug. Als dann die Pfeife erklang, wusste ich, es dauert nicht lang. Ich bin nicht mehr allein, bin unterwegs heim. Unterwegs heim mit dem Zug Richtung Freiheit. Singe Lieder von der Liebe, die ich fühl. Die Bindung an ihn hat mich zur Freiheit geleitet. Das hat meinen Blick geweitet für Gott. Den Blick geweitet für Gott und die Welt. Wenn ich weit zurückschau, dann erkenn ich genau, wie blind ich oft war. War vor Lebensgier ganz tief in mir, nur für mich selber da. Für die Sonnenstrahlen braucht man nicht zu zahlen. Was Gott gibt, ist frei. Freiheit steht und fällt mit dem, der dich hält. Weitergeben macht frei. Und ich packte den Koffer mit schwerem Kopf und nahm den Morgenzug. Als dann die Pfeife erklang, wusste ich, es dauert nicht lang. Ich bin nicht mehr allein, bin unterwegs heim. Hat mich zur Freiheit geleitet.